Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp zwei Stunden Musik von und Erinnerungen an Jerry Garcia und Grateful Dead. Am Mikrofon ist Michael Frank. Der Gitarrist Jerry Garcia zusammen mit Grateful Dead anno 1967. Dark Star ist das Motto der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Und das war gerade eine rare, frühe Instrumentalversion von Dark Star, aufgenommen am 14. November 1967 in den American Studios in North Hollywood, Los Angeles. Der Song Dark Star hat spätestens seit Anfang der 70er Jahre für Grateful Dead-Fans eine fast mythische Qualität angenommen. Im Booklet einer 4-CD-Box mit dem Silvesterkonzert 1978 im Winterland in San Francisco ist auf einem Foto ein Fantransparent zu sehen, das ein sehnsüchtiges Warten auf den beileibe nicht bei jedem Grateful Dead-Gig zu hörenden Song zum Ausdruck bringt. 1535 Tage seit dem letzten Dark Star in San Francisco steht da. Das war keine Fantasiezahl oder ungefähre Schätzung. Grateful Dead-Fans haben schon früh damit begonnen, von den Gigs Setlists mit den jeweils gespielten Nummern zu erstellen und weiter zu verbreiten. Grateful Dead waren eine Band mit einem riesigen Songrepertoire. Folk und Blues, Traditionals, Soul-Nummern und eigene Nummern zwischen Country und avantgardistischen Klangabenteuern. Grateful Dead-Bassist Phil Lesh schreibt in seiner wunderbaren Autobiografie, das Repertoire der Band war so groß, dass sie bei einer ihrer Konzertreihen im New Yorker Madison Square Garden 9 Gigs hintereinander gespielt hatten und dabei nur 3 Songs mehrfach gespielt haben. Und Grateful Dead-Konzerte dauerten in der Regel mehrere Stunden. Anders als bei 95% der anderen Bands gab es bei Grateful Dead-Konzerten keine vorher festgelegte Songauswahl und Reihenfolge. Wer immer in der Band einen Song spielen wollte, fing einfach damit an, sagte Bassist Phil Lesh. Improvisation war für Grateful Dead so etwas wie Lebenselixier. Und bis zum Tod von Jerry Garcia 1995 war der zweite Set jedes Grateful Dead-Gigs für langgezogene Improvisationen um Themen wie Dark Star reserviert. Gegen Ende der zweiten Soundcheck-Stunde gibt's nachher noch ausführlich Gelegenheit, sich in Darkstar zu versenken. You dream. Attics of My Mind, ein Song von Robert Hunter und Jerry Garcia vom zweiten Grateful Dead Studioalbum, das 1970 veröffentlicht wurde. Nach den eher experimentellen Platten davor besann sich die Band auf Folk- und Country-Wurzeln. Im Jahr 1970 war zunächst die LP Working Man's Dead erschienen, ebenfalls im Unplugged-Gewand, und danach erschien, wie gesagt, noch im selben Jahr 1970, das Album American Beauty, und davon gab's gerade eben den Robert Hunt und Jerry Garcia Song über die Dachstuben des Geistes, Attics of My Mind. Der Texter Robert Hunter hatte erstmals Anfang der 60er Jahre mit Jerry Garcia zusammen Musik gemacht in einer Bluegrass Band. Das Team Robert Hunter und Jerry Garcia schrieb bis 1995 noch unzählige weitere schöne Songs. Gegründet worden war Grateful Dead 30 Jahre zuvor. Damals war sie ein Quintett mit Jerry Garcia Gitarre und Gesang, Ron McKernan alias Pigpen Orgel und Gesang, Bob Weir Gitarre Gesang, Phil Lesh Bass und Bill Kreutzmann Schlagzeug. Hier sind zwei Bandkompositionen aus der Frühzeit von Grateful Dead. Es ist 1967. We'll be right back. Das waren zwei frühe Songs von Grateful Dead aus dem Jahr 1967. Gerade eben, das war die B-Seite der zweiten Grateful Dead Single. Der Song mit den Wechseln zwischen Vierviertel- und Dreivierteltakt heißt Cream Puff War. Der Song davor kam von der ersten Grateful Dead LP. Cold Rain and Snow heißt der Song. Um Erinnerungen an und Musik von Jerry Garcia und Grateful Dead geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Jerry Garcia wurde 1942 geboren. Sein früh verstorbener Vater hatte Saxophon gespielt und eigene Big Bands geleitet, bevor er auf Gastronomie umsattelte. Seine Mutter war ursprünglich Krankenschwester gewesen. Jerry Garcia war ein Highschool-Dropout, lernte Gitarre und diverse andere Instrumente spielen. Mit 15 hat er seine erste Gitarre bekommen. Er besuchte eine Zeit lang Zeichenkurse an einer Kunstakademie und freundete sich mit den Beatniks der Gegend von San Francisco an. Garcias Aufenthalt in der US Army war relativ kurz, 9 Monate anno 1959. Garcia lebte danach eine Art Bohème-Leben, ohne viel Geld, aber mit viel Interesse an Musik. Zeitgenossen berichten in Robert Greenfields Buch Dark Star von Jerry Garcias Belesenheit und Interesse an der Musik von John Cage. Robert Hunter begeisterte sich unter anderem für den Waliser Schriftsteller Dylan Thomas und für Jerry Garcia war unter anderem der irische Schriftsteller James Joyce von Bedeutung. Eine langjährige Freundin Jerry Garcias, Barbara Meyer, sagt in Greenfields Buch über den damals etwa 18-jährigen Jerry Garcia, Jerry war schon sehr intelligent und belesen. Er hatte viele Bezüge zur Literatur. Sehr früh hat er sich mit James Joyces Finnegan's Wake beschäftigt und das war ein enorm starker Bezugspunkt für ihn. Das Buch ist im Grunde eine psychedelische Version der Realität und er hat das begriffen, lange bevor er psychedelische Drogen nahm. Wir anderen hatten alle nur gerade mal an der Oberfläche des Buches gekratzt, aber er und Hunter sprachen unentwegt davon. Jerry verstand den im Wesentlichen willkürlichen, zufälligen Charakter der Kunst von James Joyce und John Cage. Soweit Barbara Meyer in Robert Greenfields Buch über Jerry Garcia, Dark Star. Anfang der 60er Jahre hatte sich Garcia aber auch schon der Folk- und Bluegrass-Musik verschrieben. Er spielte und übte nicht nur Gitarre, sondern auch Banjo. Täglich, stundenlang. Garcias Musikerkollege Sandy Rossman erinnert sich an eine Rundreise in Garcias 61er Corvair. Die beiden wollten möglichst viel von der Bluegrass-Musik mitbekommen und fuhren los, von einem Gig zum nächsten, ohne nach Hause zurückzukommen. Garcia war damals verheiratet und hatte eine damals 4 Monate alte Tochter. Klamotten und Essen waren nicht mit an Bord des Autos, dafür aber Instrumente und ein Tonbandgerät und viele Spulen Tonbänder, um die Bluegrass-Virtuosen bei ihren Auftritten mitzuschneiden. Sandy Rossman spricht von einer regelrechten Pilgerfahrt zu der Musik und Jerry Garcia fiel Jahrzehnte später auf, dass sie damals selber das Gleiche wie die sogenannten Deadheads später gemacht haben. Den Lieblingsmusikern hinterherfahren, ihre Musik aufnehmen und die Aufnahmen mit anderen Fans austauschen. Das Verhältnis zwischen Band und Publikum war bei Grateful Dead ein besonderes. Zum Beispiel erlaubte die Band den privaten Mitschnitt ihrer Konzerte und reservierte für die Fans mit Aufnahmegeräten einen eigenen Bereich in der Konzerthalle. Grateful Dead live in der Frankfurter Jahrhunderthalle am 26. April 1972. Es waren die ersten knapp 10 Minuten einer 36-minütigen Version von Cryptical Envelopment, ursprünglich ein Track vom zweiten Grateful Dead Album Anthem of the Sun, erschienen 1968. Zu dem Zeitpunkt des Jahrhunderthalle-Konzerts spielte die Band wieder mit zwei Schlagzeugern, Mickey Hart war wieder mit dabei und es gab die Neuzugänge, den Pianisten Keith Godshow und seine Frau, die Sängerin Donna Godshow. Die Liebe zur musikalischen Improvisation und der empathische Kontakt zwischen Band und Publikum waren immer Teil der besonderen Magie der Band. Ken Kesey, Merry Prankster und Autor von Einer flog über das Kuckucksnest, sagt dazu in Robert Greenfields Buch Dark Star, bei Garcia war das keine Einbahnstraße. Garcia war sehr belesen, er verstand Martin Bubers Ich und Du und dass er in einer Beziehung mit dem Publikum war. Er spielte sie nicht an, er spielte mit ihnen. Jeder, der einmal auf einem LSD-Trip war und dabei spürt, wie Garcia sie berührt, merkt plötzlich, er bewegt nicht bloß meinen Geist, mein Geist bewegt ihn. Man schaute auf die Bühne und sah, wie Garcias Gesicht anfing zu strahlen, wenn er so etwas von jemand zurückbekam. Es war etwas Seltenes und Wunderbares. Wenn die Dead ein wirklich gutes Publikum hatten und das Publikum anfing, das zu bemerken, dann spielten sie die Band. Das bedeutete, dass die Dead nicht Anführer sein mussten. Sie konnten sich von dem Publikum spielen lassen. Soweit Ken Kesey über die Beziehung zwischen Publikum und Grateful Dead. Laird Grant, jahrzehntelanger Freund von Jerry Garcia und Grateful Deads erster Roadie, ist ein weiterer Zeitzeuge in Greenfields Buch Dark Star. Vom ersten Tag an hatte Jerry Lampenfieber. Bevor er auf die Bühne ging, war er ein nervliches Wrack. Von dem Moment, wo er auf der Bühne war, war es vorbei. Er konzentrierte sich auf jemanden im Publikum, während er spielte. Er sagte immer, draußen gibt es Leute mit guten und schlechten Vibes. Wenn ich es schaffe, mich bei jemandem mit dieser guten Energie einzuklinken, wenn ich auf die Bühne gehe, kann ich mit dieser Energie arbeiten, das ganze Publikum über diese Person erreichen und dann haben wir einen guten Abend. Wenn ich mich auf einen mit schlechter Energie konzentriere, ist es am Arsch. Soweit Laird Grant und Jerry Garcia selber über den Kontakt zum Publikum. Und noch eine Stimme zum selben Thema. Richard Lauren arbeitete eine Zeit lang als Manager nicht nur für Grateful Dead, sondern auch für diverse Bands, in denen Jerry Garcia außerdem noch spielte. Jerry wollte nie der Anführer von etwas sein, erinnert sich Lauren. Deshalb machte er auf der Bühne nie Ansagen. Er erzählte mir einmal sinngemäß, auf einem LSD-Trip hatte ich einmal diese Version auf einer Bühne zu sprechen und dabei habe ich mich wie Hitler gefühlt. Er wollte nie den Leuten sagen, was sie tun sollten. He's got an extra. Come here, extra ticket. Yeah, I'll be your best friend. For an extra ticket. Show me extra ticket. Who wants to make my Mardi Gras? $30. But free ticket. I guess you can. Give me your chocolate chocolate. Right here. Time can. Thank you. Extra. Hey, get a ring, this is good. Hey, it's a ring. Thank you. Grateful Dead mit Organist Ron McKernan alias Pigpen als Leadsänger bei Grateful Dead mit dem Soul-Klassiker Hard to Handle. Vor der letzten Musik war von der Beziehung zwischen Publikum und Band die Rede gewesen und gerade eben während der Live-Version von Hard to Handle reagiert das Publikum nicht nur auf musikalische Glanzlichter, es scheint die Band tatsächlich weiter anzutreiben. Die Wellen der Begeisterung scheinen die Band einfach zu tragen. Ich hatte bei der letzten Europatournee der Dead 1990 das Glück, bei zwei Konzerten ähnliche Momente mitzuerleben und mitzuerleben, wie die Deadheads das unterkühlte internationale Kongresszentrum in Berlin in ihre eigene Insel und Heimat verwandelten. Eine kleine Hommage an die Deadheads war vor Hard to Handle zu hören. Bob Braylove, Soundtüftler und ehemaliger Synthesizer-Programmierer von Stevie Wonder, hat diese Collage von O-Tönen und Musik der Deadheads zusammengestellt. Sie ist die Ouvertüre des Grateful Dead-Albums Infrared Roses, einer Sammlung mit Ausschnitten aus sehr experimentierfreudigen Improvisationen der Band. Infrared Roses erschien 1991. Die Coverversion von Hard to Handle wurde 1971 in Los Angeles mitgeschnitten und erschien 1997 auf einer Live-Kompilation des Grateful Dead-Bassisten Phil Lesh. Fallout from the Phil Zone heißt die Doppel-CD. Zum Abschluss der ersten Soundcheck-Stunde Jerry Garcia zusammen mit dem Organisten Merle Saunders, dem Bassisten John Kahn und mit Bill Witt Schlagzeug. Im Juli 1973 spielte das Quartett im Club Keynote in Berkeley, Kalifornien. Hier ist ihre Version des Rogers Hart-Klassikers My Funny Valentine. Thank you. Thank you.